unter Straßen aus Beton, wo das Licht kaum reicht, zeichnen wir Hellblueprints. Die Struktur ist weich. Das Hellsystem pulsiert, doch es fehlt die Redundanz. Jede Störung bringt Gefahr, jede Lücke hat Brisanz. Phoenix.